Übung 3. Auf Ihrer Reise hört Claudia verschiedene Durchsagen. Hören Sie. Nummer 1. Am Bahnhof in Bonn. Achtung auf Gleis 2, der Zug nach München fährt ab. Die Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt.